Sag ich mal auf jeden Fall auch die richtige Einsteigerdroge. Man muss es ja nicht gleich übertreiben, deswegen erstmal nur Splitter. Erstmal Splitter und dann schauen wir mal, wie du darauf anspringst so und wenn du nach der einen Woche nicht abhängig bist, dann machen wir halt noch eine Session oder noch ein Splitter so und dann für 01 bin ich dann deins. We'll be right back. Thank you.